Ein Freestyle-Talk über Tierrechte. Also, ich bin heute nicht besonders konzentriert, ich bin ziemlich erschöpft, habe heute lange gearbeitet und möchte jetzt einfach freestyle-mäßig über Tierrechte sprechen. Und zwar, was versteht man unter Tierrechten? Für mich ist es natürlich total klar, was ich unter Tierrechten verstehe, aber was verstehen andere Leute unter Tierrechten? Ich bin neulich gefragt worden, ja, Tierrechte, was ist das denn? Versteht man darunter sowas wie haben Tiere sowas wie Menschenrechte? Das ist natürlich Quatsch zu sagen, dass es bei Rechten jetzt auf irgendwelche partikularistischen Rechte in ihrer Angewandtheit ankommt. Also sprich, wenn ich jetzt irgendwie Rechte in der Fortbewegung habe, im Verkehr, im Straßenverkehr, als Fußgänger, als Fahrradfahrer oder wenn ich eben mein Wahlrecht habe, bestimmte Parteien zu wählen, dann sind es eigentlich in gewisser Weise Rechte, die sich ableiten von gewissen Rechten, die wirklich fundamental sind. Und wenn wir über fundamentale Rechte sprechen, dann sind eigentlich so partikularistische Rechte sind erstmal nicht das Wichtigste. Also man könnte genauso sagen, die Menschen sprechen ja von Artenschutz und von dem Begriff artgerecht, einen Begriff, den ich ziemlich problematisch finde, weil er die ökologische Feinheit irgendwie von Interaktion zwischen Lebewesen einfach nicht umfasst und sehr von außen bestimmender Begriff ist. Aber ich gehe jetzt mal erstmal nicht da näher drauf ein. Wenn wir aber jetzt von Artenschutz zum Beispiel reden, könnten wir auch sagen, ein partikularistisches Recht wäre, dass bestimmte Tiere ein bestimmtes Recht auf bestimmte Lebensräume haben oder auf eine gewisse Flora, auf einem gewissen ökologischen Raum, der irgendwie geschützt sein muss. Die Frage ist, bei der es aber, um die es bei dir Tierrechten im Wesentlichen geht, sind Grundrechte. Also was sind einfach Grundrechte und woraus leiten sich Grundrechte ab? Da scheiden sich dann halt wirklich die Geister. Und ich glaube, Sinn der Sache ist auch nicht, dass wir meinen, wir müssten irgendwie alle die gleiche Meinung teilen. Letztendlich teilen wir auch in Bezug auf Menschenrechte leider auch nicht immer alle die gleiche Meinung. Gut, das ist jetzt ein Analogvergleich, sollte man vielleicht unterlassen. Lassen wir das meinetwegen mal beiseite, aber wenn wir jetzt nochmal dazu kommen, was macht Grundrechte in Bezug auf Tiere aus, dann muss man unabhängig jetzt mal vom Vergleich zum Menschen sehen, also in den Raum stellen, die Frage von Freiheitsrechten und Autonomiefähigkeit. Also das sind für mich Punkte in den Tierrechten, die ich immer wieder betone und wo wir uns auch als Gesellschaft kritisch fragen sollten, warum sprechen wir Freiheitsrechte Tieren ab? Also warum herrscht die Vorstellung, dass Tiere irgendwie instinktgetrieben werden und nicht eigene komplexe Denkvorgänge haben auf ihre ganz eigene Art und Weise? Also warum leiten wir immer alles vom menschlichen Paradigma ab? Warum meinen wir alles müsse nach unseren Begriffen irgendwie erklärbar sein, wenn es um die Frage von Rechten anderer geht. Tiere sind faktisch gesehen andere. Jetzt könnte natürlich auch jemand völlig banal sagen, nee, das sind nicht andere, das sind halt einfach nur Tiere. Aber da spielt in den Tierrechten, in der Tierrechtsdiskussion wieder grundsätzlich die Frage der Haltung eine Rolle. Also für mich ist eine wichtige Prämisse, dass in all allen wichtigen ethischen Belangen, wie es eigentlich immer wieder mit Haltungen von Menschen zu tun haben. Und wenn ich die Haltung einnehme, dass ich einfach a priori voraussetze, dass Tiere vernunftsbegabt sind auf ihre ganz autonome und eigene Art und Weise, dass ich keine Definitionshoheit über sie besitze, sie aber trotzdem Rechte haben, die sich aus ihrer Freiheitsfähigkeit und ihrer Autonomiefähigkeit ableiten lassen. Und dass ich die Würde auch darin begründet sehe, indem ich ihnen dies zuerkenne. Ich glaube, wenn wir anderen Wesen grundsätzlich alles aberkennen, was ihre Besonderheit ausmacht, dann können wir diesen anderen Wesen auch keine grundlegende Würde zusprechen. Es ist also auch eine Frage irgendwie von Haltung und Perspektive. Einen sehr schönen Ansatz hat kürzlich die Philosophin Silko beschrieben. Sie hat in einem Begleittext zu einer Ausstellung einer koreanischen Künstlerin vom speziesubjektivistischen Ansatz gesprochen. Ich habe den Text ins Deutsche übersetzt. Der Text ist auch auf unserer Seite im Englischen veröffentlicht. Beide Texte sind auch erreichbar im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Dort haben wir also die Texte auch hinterlegt. Der Text ist nicht so lang, aber der hat es wirklich in sich. Das ist wirklich für Leute, die also Tierrechte nicht einfach nur verstehen als so einen verlängerten Tierschutz, sagen wir mal. Die sollten sich wirklich mal auseinandersetzen damit, was Speziesubjektivismus beinhaltet. Ich könnte jetzt natürlich die Inhalte beschreiben. Es ist jetzt vielleicht auch blöd, wenn ich es nicht mache. Es ist aber meiner Müdigkeit geschuldet und der Text ist, wie schon gesagt, auf dieser Seite einzusehen. Mich hat der speziesubjektivistische Ansatz dahingehend inspiriert, anzufangen, speziesubjektivistische Gedichte zu schreiben. Ich finde insgesamt, dass der Raum, der subjektivistische Raum zwischen Menschen und Tieren überhaupt wenig, noch viel zu wenig gedanklich gefüllt wird von Tierrechtlern in kreativer Art und Weise, dass wir Tiere mit einbeziehen, dass Tiere nicht immer nur die objektifizierten Beschriebenen sind, dass wir auch nicht irgendwie in dritter Person über die Tiere nur reden, sondern sie auch als ein poetisches Du irgendwie in den Raum mit einbeziehen. Also dass wir, sagen wir mal, tierinklusiv sprechen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für Leute, die jetzt mal überhaupt sehr wenig mit Tierrechten eigentlich zu tun haben. Die können das jetzt vielleicht nicht unbedingt im Moment nachvollziehen. Wobei in dem Zusammenhang will ich noch sagen, Leute ermutigen, die sich nicht als Tierrechtler bezeichnen würden, die aber eine sehr aufmerksame, achtsame, bewusste, fürsorgliche Haltung gegenüber Tieren haben, dass sie sich ruhig als Tierrechtler auch bezeichnen können. Also der Begriff ist nicht irgendwie gepachtet von Menschen, die zu gewissen Demonstrationen gehen oder eine bestimmte Literatur lesen. Tierrechte sind sowas Essentielles wie Menschenrechte. Sie betreffen uns alle. Wir alle stehen in irgendeiner Beziehung zu Tieren. Die kann positiv und die kann negativ, konstruktiv und destruktiv sein, mehr oder weniger. Und das ist definitiv an der Zeit, Tierrechte nicht irgendwie als Sonderthema zu sehen, sondern das geht eben jeden an. Ich habe viele Freunde, die sich nicht trauen, sich als Tierrechtler zu bezeichnen, weil sie sich eben nicht in irgendwelchen einschlägigen Kreisen und Szenen bewegen, die aber definitiv Tierrechtler sind. Und es ist schon traurig, wie dann so gesellschaftliche Diskurse irgendwie nicht so emanzipativ sind, dass sie wirklich alle mitnehmen, die eigentlich Teil an so einer Bewegung irgendwie haben. Bei Tierrechten geht es ja letztendlich wirklich darum, wie beziehe ich mich irgendwie auf die Tiere in meiner Umwelt und die Tiere im politischen Raum insgesamt. Und es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie in seinem Verhalten sich und in seinen Äußerungen diesbezüglich irgendwie zu artikulieren und einzubringen. Und ich finde, wir sollten das ruhig wahrnehmen, also dass wir eine sehr große Bewegung sind, aber eben definitiv eine sehr, sehr plurale Bewegung, weil, warum ich das Ganze hier sage, ist eigentlich, um nochmal deutlich zu machen, Tierrechte sind nicht irgendwie was total vereinfachbar, verstehbares, sondern Tierrechte sind was völlig Komplexes und so viele Köpfe, wie es gibt, so viele Gedanken und Meinungen gibt es dazu. Wir müssen den Raum füllen, wir müssen den Diskurs irgendwie führen mit den vielen, vielen Gedanken, die wir alle dazu haben und die nicht immer die gleichen, also sich nicht unbedingt gleichen müssen. Man sollte da auch keine Scheu haben. Ja, okay, das war jetzt einfach mal Freestyle. Ich bin jetzt zwar selbst nicht so begeistert mit dem, was ich gerade gesprochen habe und wie ich gesprochen habe, aber dafür ist das eben Freestyle. Okay, das war es.